Gib dir eine Chance, Berger. Ich habe meine Chancen gehabt. Ich will es nicht mit ansehen. Pat. Kriminalhörspiel von Adolf Schröder. Ja? Werner Berger? Spreche ich mit Werner Berger? Ja, daran ist nichts Ungewöhnliches. Ich werde dich töten, Berger. Einverstanden. Warum gerade mich? Das Zufallsprinzip. Ich habe deine Telefonnummer nach dem Zufallsprinzip gefunden. Keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ich habe die Augen geschlossen, das Telefonbuch aufgeschlagen und mit einem spitzen Bleistift auf die Seite gestoßen. Da stand deine Telefonnummer. Es wäre mir lieb, wenn Sie mich nicht duzten. Morgen kriegst du einen Brief. Ich heiße Pat. Er heißt Pat. Rosa Grünwald hat mich angerufen. Das hätte sie nicht tun sollen. Sie hätten es mir nicht erzählt. Ja. Die Diagnose steht fest? Er heißt Pat. Diesen Brief habe ich heute bekommen. Die Tatsache, dass ich lebe, ist kein Beweis, dass es einen Gott gibt. Inzwischen weiß ich etwas von dir, Berger. Du hast eine Frau. Wohnt sie bei dir? Ja, ich habe dein Haus beobachtet. Du siehst nicht gut aus, Berger. Die Haare fallen dir aus. Ja, ich bin dir gefolgt. Hast du mich nicht gesehen? Pat ist groß und dünn. Pat hat schwarze Haare und schmale Hände mit nervösen Fingern. Pat trägt einen langen, dunklen Mantel. Ich bin Pat. Du hörst von mir. Über diesen Brief will ich jetzt nicht reden. Dann gehe ich. Gut. Worüber wollen Sie reden? Die Frage ist falsch. Worüber wollen Sie nicht reden? Ich kenne Sie nicht wieder, Levin. Sie sind der Therapeut. Ich bin es doch, der die Fragen stellt. Und Sie sind es, der sie nicht beantwortet. Sie wollen zu mir? Ja, weil Werner Berger nicht zu Hause ist. Ach, das wissen Sie? Das muss ich wissen. Ich werde Werner Berger töten. Ich werde jetzt die Tür schließen. Ich stelle meinen Fuß in die Tür. Ich hasse solche Scherze. Seien Sie doch klug. Vielleicht retten Sie ihm das Leben. Berger, du siehst nicht gut aus. Ich bin nicht gekommen, um dir eine Freude zu machen. Das tust du aber. Es waren andere Zeiten, als du hier warst. Es stinkt immer noch wie früher. Wonach? Nach Polizei. Ich suche einen Mann, der sich Pat nennt. Arbeitest du jetzt als Privatdetektiv? Nein, es ist eine persönliche Angelegenheit. Was hast du? Ein Brief und ein Briefumschlag. Ohne Absender. Was hast du gedacht? Gibt es Fingerabdrücke? Seine und meine. Was willst du von dem Mann? Er schuldet mir etwas. Nein. Setzen Sie sich nicht. Sie glauben, ich bin verrückt? Ich glaube nicht. Sie stören mich. Das tut mir leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Sie sind es aber. Nur ein paar Fragen. Ach, wozu das alles? Was soll das? Ist das ein neues Gesellschaftsspiel? Ja, es ist ein Spiel. Ich werde jetzt zum Telefon gehen und die Polizei anrufen. Wie alt ist Werner Berger? Wie alt sind Sie? 22. Und Sie wollen Berger umbringen? Ja. Warum? Es gibt keinen Grund. Sie haben sich den Falschen ausgesucht. Berger ist ein todkranker Mann. Geben Sie mir einen Schnaps. Bitte. Das Telefon? Hinten bei den Toiletten. Wie halten Sie das aus? Was? Ihre Gäste. Sie wissen doch, die meisten trinken, weil sie sich selbst leid tun. Das ist mein Geschäft. Gehen Sie jetzt. Berger ist krank? Was hat er? Gehen Sie jetzt, sofort. Jetzt sind Sie unhöflich. Ich habe Ihnen nichts getan. Doch, Sie haben mir was getan. Wo bist du, Berger? In einer Kneipe. Du hast Glück gehabt. Seine Fingerabdrücke gab es bei uns. Warum? Er hat als Jugendlicher einen Polizisten überfallen. Grundlos. Allerdings ist damals die Dienstwaffe des Beamten verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Sein Name? Dir ist anscheinend nicht mehr bewusst, Berger, dass ich etwas Illegales tue. Es ist mir bewusst. Und? Bist du dankbar? Ich bin dankbar. Er heißt Peter Scholz, wohnte damals bei seinen Eltern in der Schlüterstraße 12. Danke. Sei vorsichtig, Berger. Er hat den Beamten ziemlich zugerichtet. Setzen Sie sich, Frau Grünwald. Danke. Sie hätten nicht so lange warten sollen. Ich kann Ihnen nichts sagen. Ich wollte es versuchen. Ich bin Arzt, Sie wissen es. Ich darf Ihnen keine Auskunft geben. Warum fragen Sie ihn nicht selbst? Weil es sinnlos ist. Er redet nicht. Ja. Ich habe den Bericht des Krankenhauses gelesen. Ich habe ihn heimlich gelesen. Dann wissen Sie alles. Die Ärzte schlagen eine Operation vor. Sie hätte große Aussicht auf Erfolg. Warum wird sie nicht gemacht? Herr Berger hat sein Einverständnis verweigert. Die Vergangenheit ist eine Höhle, aus der die wilden Tiere kommen. Du bist krank, Berger. Das konnte ich nicht wissen. Aber es ändert nichts. Pat hat eine Waffe, das solltest du wissen. Ich habe sie geölt und gepflegt. Ich bin in den Wald gegangen und habe sie abgefeuert. Sie funktioniert. Es war leicht, Munition zu bekommen. Alles ist leicht, Berger. Wenn du es willst. Auch das Sterben. Der zweite Brief von Pat. Sie sprechen den Namen fast zärtlich aus. Ich weiß nicht, ob ich ihn ernst nehmen muss. Nimmt Pat Sie ernst? Das will ich von Ihnen wissen, Levin. Hast du mal gefragt, ob ich bleibe? Nein. Warst du bei Levin? Ja. Was hat er gesagt? Pat wollen Sie ernst nehmen, Berger, aber Ihre Krankheit nicht. Ich habe mich nie um meinen Körper gekümmert. Soll ich jetzt damit anfangen? Das Geschwür wird weiter wachsen und Sie werden sterben. Sind Sie Seelsorger geworden? Das ist mein Beruf. Aber ich bin nicht mehr Ihr Patient. Doch, Sie kommen immer wieder zu mir. Ich könnte Pat helfen. Oder wollen Sie sich selbst helfen, Berger? Levin hat nichts gesagt. Und dieser junge Mann? Hast du diesen höflichen Verrückten engagiert? Warum sollte ich das tun? Ich weiß es nicht. Damit er dich umbringt, Berger, aber ich mach das nicht mehr mit. Hast du den Bericht aus dem Krankenhaus gelesen? Du hast gelogen. Vielleicht hast du es nicht gewusst, aber ich hatte Vertrauen zu dir. Du wirst zum Schluss ganz allein sein, Werner. Mein Name ist Berger. Ich möchte mit Peter Scholz sprechen. Sind Sie von der Polizei? Nein. Was wollen Sie von meinem Sohn? Er hat mir Briefe geschrieben. Mein Sohn wohnt nicht mehr hier. Ich weiß nicht einmal, ob er noch lebt. Sie haben keinen Kontakt mehr zu ihm? Seit 2 Jahren kein Wort von Pat. Legen Sie nicht auf. Ich werde auflegen. Ist Werner Berger da? Ich denke, Sie wissen alles, was er tut. Sie überschätzen mich. Ich weiß fast alles. Richten Sie ihm aus, er soll mir nicht nachspionieren. Haben Sie Angst vor ihm? Pat hat keine Angst. Aber es ist so sinnlos. Pat gibt es nicht. Berger ist bei meinem Vater gewesen. Sagen Sie ihm, Pat hat auch keinen Vater gehabt. Was ist geschehen? Nichts. Und wenn etwas geschehen wäre, würde ich es einem Fremden nicht erzählen. Hatte er eine Freundin oder Freunde? Was hat Pat Ihnen getan? Noch nichts. Er hatte keine Freundin. Ewald war da. Mit ihm war er immer zusammen. Wo kann ich ihn finden? Als es geregnet hatte, sagte der alte Mann, jetzt ist der Garten sauber. Lass meinen Vater in Ruhe, Berger. Er ist der Mensch, der am wenigsten von mir weiß. Warum interessierst du dich für Pat? Rosa ist eine schöne Frau, Berger. Und wer ist Levin, zu dem du immer wieder gehst? Ich werde ihn kennenlernen. Pat hat die Geduld einer Katze. Mach es dir bequem, Rosa. Das Zimmer steht schon lange leer. Wie lange? Bernd ist vor 8 Monaten ausgezogen. Vermisst du ihn? Wirst du Berger vermissen? Herr Rudolf? Das bin ich. Und wie Sie sehen, bin ich beschäftigt. Ich soll diese Horde beaufsichtigen. Sie waren der Klassenlehrer von Peter Scholz. Was glauben Sie, wie viele Schüler ich in den langen Jahren gehabt habe? Ich rede von Pat. Ich kann es nicht mehr mit ansehen. Sie bewerfen sich mit Steinen. Manchmal hasse ich sie. Weiß dein Freund, wohin du gegangen bist? Er wird es sich denken. Keine Angst. Berger läuft mir nicht hinterher. Er glaubt, dass er stolz ist. Ist er es nicht? Nein. Er ist nur zu lange allein gewesen. Was wirst du jetzt machen? Ich suche mir eine Wohnung. Du willst mir nicht erzählen, was geschehen ist. Später. Vielleicht später. Haben Sie eine Zigarette? In der Pause ist jede Minute kostbar. Tut mir leid. Schade. Seit 3 Tagen kaufe ich mir keine Zigaretten mehr und bin zum Bettler geworden. Sagten Sie Pat? Ja, Peter Scholz, den anscheinend alle Pat genannt haben. Falsch. Er hat sich selbst so genannt, bis alle es ihm nachmachten. Sie erinnern sich an ihn? Das ist unvermeidlich. Er war der Schüler, den man nicht vergisst. Warum nicht? Weil er dafür gesorgt hat. Er hat die Schule als sein Privattheater benutzt. Er hat uns alle zu Zuschauern degradiert. Sie haben sich das gefallen lassen? Es blieb uns nichts anderes übrig. Er war intelligent, nur gute Noten. Er war höflich, bis zur Impertinenz. Er konnte sich immer wieder unangreifbar machen. Was hat er getan? Soll ich Ihnen alles aufzählen? Eine Mitschülerin hat seinetwegen einen Selbstmordversuch gemacht. Er hatte sie vor der ganzen Schule bloßgestellt. Ein Kollege hat einen Herzinfarkt bekommen, weil Pat sich auf einem Schulausflug auf die Eisenbahnschienen gelegt hatte, obwohl die Schranken schon geschlossen waren. Im letzten Moment hat er sich zur Seite rollen lassen. War er aggressiv? Natürlich. Sie sind alle aggressiv. Aber Pat war anders. Ich bin kein Psychologe. Ich weiß nicht, ob es eine kreative Aggressivität gibt. Sie mochten ihn. Wie haben Sie das erraten? Darf ich hereinkommen? Wer sind Sie? Sie wissen es schon. Sie sind der Mann, der bei Rosa Grönwald war. Das war ein Misserfolg. Sie hat mich hinausgeworfen. Werden Sie mich auch hinauswerfen? Ewald Jansen. Ja, ich erinnere mich. Er liebte Pat. Wo kann ich ihn finden? Sie sind hartnäckig. Vielleicht lebt er noch bei seinen Eltern. Die Adresse können Sie im Sekretariat erfahren. Ich muss mich einen Augenblick setzen. Der ist Ihnen nicht gut? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, halten Sie den Mund, reden Sie nicht. Das hilft. Ich muss zum Unterricht. Gehen Sie. Ich brauche keinen Aufseher. Berger hat einen Therapeuten. Darauf wäre ich nicht gekommen. Sie nennen sich Pat. Warum? Es gefällt mir. Nur 3 Buchstaben und jeder weiß Bescheid. Pat könnte auch ein Mädchenname sein. Keine Chance, Levin. Ich falle auf Therapeutensprüche nicht herein. Wie haben Sie mich gefunden? Das war einfach. Berger hat jetzt einen Schatten. Das ist Pat. Bent? Ist Rosa bei Ihnen? Mit wem spreche ich? Das wissen Sie genau. Ich will mit Rosa reden. Sie ist nicht da. Lügen Sie mich nicht an. Ich lege jetzt auf. Erzählen Sie mir etwas von Berger. Warum sollte ich das tun? Ich werde eine wichtige Person in seinem Leben sein. Wollen Sie das sein? Ich will nichts als ein paar Informationen. Wozu? Ich bin kein anonymer Killer. Ich will wissen, was ich tue. Berger ist krank. Hören Sie auf damit. Wir sind alle krank, früher oder später. Aber Berger ist ein lebendiger Mensch. Sie auch. Jeder Mensch hat eine Geschichte. War Ihre Geschichte nicht schon zu Ende, als Ihre Eltern Sie noch Pat nannten? Das geht Sie nichts an. Und Sie geht Bergers Geschichte nichts an. Woher kennen Sie ihn? Rosa? Ja? Komm zurück. Nein. Und wenn ich dich darum bitte? Du hast so lange gewartet. Ich bin in einer Schule. Ich habe nicht gewusst, dass ich sie beneide. Die jungen Männer in ihren gesunden Körpern. Was willst du noch von mir, Berger? Ich weiß es selber nicht. Hat Berger Ihnen nichts von meinem Zufallsprinzip erzählt? Nein. Erzählt er Ihnen nicht alles? Hat er Geheimnisse? Ich glaube Ihnen nicht. Schon wieder. Warum nicht? Weil Sie sich Pat nennen. Sie sind langweilig, Levin. Aber ich will Ihnen etwas verraten. Erinnern Sie sich an einen Jungen, der Erwin hieß? Ruft er wieder an? Stört es dich? Nein. Ich bin neugierig. Ich habe nicht geglaubt, dass er anrufen würde. Bernd hat auch angerufen. 3 Monate lang. Er glaubte erst zu wissen, was er verloren hatte, als er es verloren hatte. Er machte aus mir eine unerträgliche Person. Eine Idealfigur. Berger wird sterben. Darum bist du weggegangen. Ja. Erwin. Der stumme Junge, der Geschichten auf Flugzeuge schrieb. Berger hat ihn aus dem Wasser gezogen. Ich erinnere mich gut. Ich kannte Ute, Erwins erwachsene Schwester. Sie hat mir von Berger erzählt. Was hat sie Ihnen erzählt? Genug. Genug, um Berger zu töten. Pat gibt es nicht, haben Sie zu Rosa Grönwald gesagt. Gibt es mich denn? Wenn Pat jemanden töten will, muss er es sich verdient haben. Indem er einen Jungen aus einem Fluss rettet. Sie verstehen mich ganz gut. Darf ich Pat fragen, warum er einen Menschen töten will? Pat hat so oft versucht, sich selbst zu töten. Fehlanzeige. Jetzt versucht er es mit der umgekehrten Methode. Sie reden viel. Ich rede viel. Aber es gibt keinen Grund, mich nicht ernst zu nehmen. Pat. Der kleine Pat. Warum sagen Sie das? Ich musste immer über ihn lachen. Warum? Weil er so verzweifelt war und solch ein Theater darum machte. Das ist kein Grund zum Lachen. Doch, es ist ein Grund zum Lachen. Verzweifelte Menschen können gefährlich sein. Ist Pat gefährlich? Ja, ich glaube es schon. Die kleinen Menschen sagen, Pat ist verrückt. Die großen Menschen sagen, Pat ist ein Genie. Die verrückten Menschen sagen, Pat ist normal. Such dir etwas aus, Berger. Ich war bei Rosa, ich war bei Levin. Und du, wo warst du? Langsam läuft die Zeit ab. Aber die Zeit ist ungenau, oft fehlen die entscheidenden Minuten. Ich bin auf der Suche nach diesen Minuten. Aber kümmere dich nicht um mich. Es macht nichts, wenn du mich nicht verstehst. Wenn du stirbst, wirst du deine Minuten wiedergefunden haben. Ich muss mit Pat reden. Das wird ihm nicht recht sein. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Ich habe ihn seit einem halben Jahr nicht gesehen. Warum nicht? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich erwachsen geworden. Seine Adresse? Kanzleistraße 8, die Kellerwohnung. Danke. Als ich ihn das letzte Mal sah, arbeitete er als Kellner in einer schwulen Bar. Ich glaube nicht, dass Pat schwul ist. Aber es macht ihm Spaß, so zu tun. Warum macht er das? Er hat es schon immer getan. Er hat sich Krücken besorgt und ist damit durch die Straßen gerumpelt. Er hat 3 Wochen nicht geredet und sich nur durch Zeichen verständigt. Er hat sich als Bettler verkleidet, obwohl er genug Geld hatte. Jetzt hat er eine Waffe. Ich glaube, er hat eine höllische Angst, nur er selbst zu sein. Willst du darüber reden? Berger hat Krebs, aber es ist nicht unheilbar. Er kann operiert werden. Das ist eine gute Nachricht. Werner gibt seine Einwilligung nicht. Er lehnt es ab, sich operieren zu lassen. Das verstehe ich nicht. Und ich will es nicht verstehen. Warum macht er das? Da musst du Berger fragen. Und du wirst keine Antwort erhalten. Darum bist du jetzt hier. Da hättest du es nicht getan. Ich weiß es nicht. Ich musste ihn verlassen. Ich bin so stolz, um mit so einem Menschen zusammenzuleben. Der 4. Brief von Pat. Sind Sie froh, dass er Ihnen schreibt? Ich werde ihn finden. Er hat Sie zur rechten Zeit angerufen. Hat er das? Sie können ihn benutzen. Wozu? um ihre Krankheit zu vergessen. Oh, fangen Sie nicht wieder damit an, es ist ekelhaft. Was ist ekelhaft? Das Mitleid. Sieht man es mir denn an? Habe ich schwarze Flecken im Gesicht? Stink ich schon? Sie werden an Ihrer Krankheit sterben, wenn Sie sie nicht annehmen. Ich weiß jetzt, wo Pat wohnt. Ich bin es wirklich, Vater. Warum hast du 2 lange Jahre geschwiegen? Es musste sein. Du warst gut zu mir. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht, Vater. Ich bin nur gekommen, weil ich in die Wohnung muss. Dein Zimmer gibt es immer noch. Ich habe etwas in deiner Wohnung versteckt. Und ich brauche es jetzt. Was ist es? Stell keine Fragen. Du würdest dich erschrecken, das lohnt sich nicht. Was ist es? Eine Pistole. Ich habe sie im Spülkasten der Toilette versenkt. Ich hol sie mir jetzt. Pat. Ja? Was haben wir falsch gemacht? Nichts. Du hast versucht, alles richtig zu machen. Ich habe dich deshalb bewundert. Aber es hat nichts genützt. Weil alles, was Pat ist, von Anfang an in ihm war. Kommen Sie herein, Rosa. Hinter den Mauern liegt die Welt. Sie ist unendlich, darum ist sie unerträglich für die Menschen. Darum gibt es die Mauern. Verdammter Unsinn. Hast du die Tür eingetreten, Berger? Duzen Sie mich nicht. Und jetzt? Ich habe Berger verlassen. Ich weiß. Aber ich bin hier. Ich habe Berger auch verlassen. Ach, das verstehe ich nicht. Er hat sich zu weit von mir entfernt. Kann ich irgendetwas tun? Sie haben etwas getan. Ich habe ihn allein gelassen. Sie haben ihm gezeigt, wie viel Ihnen an ihm liegt. Ach, manchmal hasse ich Berger. Er hat eine Grenze überschritten. Vielleicht kommt er zurück. Warum sollte er das tun? Da ist Pat. Und jetzt? Jetzt tust du es. Hast du deine Waffe? So habe ich es mir nicht vorgestellt. Aber ich, diesmal habe ich das Drehbuch geschrieben. Nun mach schon. Oder bist du zu feige? Ich habe keine Angst vor dir, Berger. Umso besser. Worauf wartest du? Ich lass mir von dir nichts vorschreiben, Berger. Du bist also ein Feigling. Wahrscheinlich machst du dir schon vor Angst in die Hosen. Hast du nicht gewusst, wie schwer das ist? Ein Mord ohne Motiv? Ich mache es dir leicht, in meiner Jackentasche ist ein Abschiedsbrief. Die Leute glauben das. Sie wollen so etwas lesen. Hau ab, Berger. Dies ist meine Wohnung. Du sitzt auf meinem Stuhl. Hast du das geschrieben? Hinter den Mauern liegt die Welt. Sie ist unendlich. Darum ist sie unerträglich für die Menschen. Ist das alles, was du kannst, tiefsinnigen Mist aufzuschreiben? Niemand hat dir erlaubt, das zu lesen. Niemand hat dir erlaubt, mir Briefe zu schreiben. Ich gehe jetzt wirklich, Pat. Du bist einer, der sich zu große Schuhe angezogen hat. Du kannst nicht warten, Berger. Es ist spät. Glaubst du, er ist es? Ach nein, Berger kommt nicht zu mir. Ich mache nicht auf. Dann mache ich auf. Rosa? Ja? Du hoffst, dass es Berger ist. Ja. Ich bin es wieder, Rosa. Sie sind betrunken. Davon verstehen Sie nichts. Was wollen Sie noch? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Nicht alles. Warum lassen Sie Pat nicht in Ruhe? Er lässt mich nicht in Ruhe. Sie sind ein alter Mann. Was könnte Pat von Ihnen wollen? Warum hat er damals den Polizisten überfallen? Was gehen Sie diese alten Geschichten an? Ich war auch einmal Polizist. Das hätte ich mir denken können. Warum also? Pat ist verrückt. Das glauben Sie doch. Er wollte nur die Waffe haben, sonst nichts. Wozu? Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gefragt. Ich mochte Pat. Und ich habe ihn nicht verstanden. Kein Grund zur Aufregung, Rosa. Nennen Sie mich nicht Rosa. Dies ist nicht meine Wohnung. Ich lasse Sie nicht herein. Berger war bei mir. Er hat Ihnen nicht gesagt, wo ich bin. Nein. Aber Pat weiß es. Gehen Sie. Es ist doch alles ein Spiel, oder? Nur diese Waffe. Sehen Sie sie sich genau an. Sie ist echt. Lass ihn reinkommen, Rosa. Der letzte Brief, Berger. Wo bist du jetzt? Du hast mich gefunden, aber es war die falsche Adresse. Ich war nicht zu Hause. Mit wem hast du gesprochen, Berger? Nicht mit mir. Pat war weit weg. Am Fluss. Er hat die fliegenden Fische beobachtet. Und in der Ferne am anderen Ufer schlug ein Blitz in ein Haus. In meiner Hand lagen die Kieselsteine. In ihrem Innern verbirgt sich die Stille. Die Waffe funktioniert. Ich habe Ihre Wand ruiniert, das tut mir leid. Warum tun Sie das? Was wollen Sie von uns? Die Rollen in diesem Spiel haben sich verändert. Es ist nicht meine Schuld. Berger hat die Spielregeln nicht beachtet. Jetzt sind Sie die Hauptfigur, Rosa. Sie machen sich lächerlich. Vielleicht. Vielleicht bin ich eine lächerliche Figur. Aber ich würde Ihnen nicht raten, über mich zu lachen. Dann sagen Sie endlich, was Sie wollen. Nichts. Ich werde hier bleiben. Ich habe eine Waffe, also habe ich das Recht zu bleiben. Und Sie werden Berger anrufen. Rosa, was ist los? Ich verstehe kein Wort. Er will verstanden werden. Reden Sie nicht über mich, als wäre ich nicht vorhanden. Wo ist das Telefon? Sie werden jetzt Berger anrufen. Das werde ich nicht tun. Sie werden ihm sagen, dass ich in der Wohnung bin und Sie bedrohe. Was verlangen Sie von ihm? Nichts. Er soll nur wissen, dass ich hier bin. Sagen Sie ihm, er soll nicht versuchen, in die Wohnung einzudringen. Das gibt keinen Sinn. Was verlangen Sie? Ich habe es gesagt. Nichts. Ich will nur sehen, was Berger jetzt tut. Ich werde nicht anrufen. Und Sie? Ich habe Angst. Gefällt Ihnen das? Ich rufe Berger an. Levin? Pat ist in Silke Wends Wohnung. Er bedroht Rosa mit seiner Pistole. Sind Sie nüchtern genug, Berger? Ich bin weder zu krank noch zu betrunken, um zu begreifen, was geschehen ist. Was will er? Ich glaube, Pat weiß es selbst nicht. Darum ist er gefährlich. Sie waren Polizeibeamter. Wollen Sie, dass ich die Polizei rufe? Nein. Pat geht nicht ins Gefängnis. Geben Sie mir die Adresse seines Vaters. Was will er von mir? Was will dieser verdammte Scheißkerl von mir? Das sollen wir so tun, als wäre nichts geschehen? Erwarten Sie das von uns? Wenn Berger klug ist, wartet er, bis ich müde werde. Aber Berger ist nicht klug. Was wollen Sie von ihm? Solche Fragen langweilen mich. Sie sind vollkommen gleichgültig. Erst geschieht etwas. Dann kommen die Fragen. Wenn Werner Berger tot ist, wissen Sie eigentlich, was Sie tun und warum Sie es tun? Ist Ihnen nie der Gedanke gekommen, dass Menschen keine Spielzeuge sind, die Ihnen Ihre Eltern zum Geburtstag geschenkt haben? Ich hätte Sie nicht so spät gestört, wenn es nicht wichtig wäre. Gibt es einen Grund für seinen Amoklauf? Ich spreche nicht darüber. Jetzt sollten Sie es tun. Warum? Es ist alles lange her und es wird nichts ändern. Können Sie mitkommen und mit Pat reden? Nein. Es wäre eine Chance. Pat ist nicht mein Sohn und er weiß es. Was weiß er? Seine Mutter ist Rumänin. Sie ist mit ihrem Sohn vor 17 Jahren aus ihrem Land geflohen. Ihr Sohn hieß Pat. Ich habe sie geheiratet. Nicht aus Liebe. Hätte ich es nicht getan, hätte sie Deutschland wieder verlassen müssen. 2 Jahre später habe ich Pat adoptiert. Er bekam meinen Namen. Und ich veränderte mich. Ich begann, sie zu lieben. Alle beide. Aber manchmal reicht es nicht aus, nur zu lieben. Was ist in Rumänien geschehen? Als Pat 18 war, haben wir versucht, mit ihm zu reden. Wir haben ihm die Wahrheit gesagt. Wie hat er reagiert? Er wurde wütend. Er sagte, wir wären Lügner. Er beschimpfte seine Mutter. Dann sprach er 2 Wochen lang kein Wort mit uns. Ich wusste, dass du anrufst. Was willst du? Wenn du die Frauen gehen lässt, komme ich rauf. Bist du damit zufrieden? So einfach ist es nicht mehr, Berger. Soll ich die Polizei rufen? Wenn du es für richtig hältst. Was soll ich tun? Wenn du in diese Wohnung eindringst, wird etwas passieren. Was? Nur Pat weiß es. Wenn du es nicht tust, was geschieht dann? Nur Pat weiß es. Wenn du die Polizei holst, was dann geschieht, weiß nur Pat. Wie alt war Pat, als er und seine Mutter geflohen sind? 5 Jahre. Er konnte sich nicht erinnern? Ich weiß es nicht. Manchmal glaube ich, er hat nichts vergessen. Aber er hat nie ein Wort darüber gesprochen. Wenn wir es taten, ist er sofort aus dem Zimmer gegangen. Und sein Vater? Sein Vater hieß Christos Bassow. Er war Ingenieur und arbeitete in der Stadt. Jeden Abend kehrte er zurück in das Dorf, in dem meine Frau damals mit Pat lebte. Pat war 5 Jahre alt. An einem Sonnabend, abends, kamen sie, die Männer von der Geheimpolizei Ceausescus. Sie klopften nicht an. Sie traten die Tür ein. Was hat Christos Bassow getan? Ich weiß es nicht. Sie müssen ihn gehasst und gefürchtet haben, und sie haben sich gerecht. Sie haben ihn erschlagen. Sie haben Pat, der 5 Jahre alt war, und seine Mutter gezwungen zuzusehen, wie sie Christos Bassow erschlugen. Lass mich mit Rosa reden. Bitte. Werner, bist du's? Wie geht es dir? Mach dir keine Sorgen, uns geht es gut. Er tut uns nichts, er versucht uns zum Lachen zu bringen. Hört er jetzt zu? Ja, aber ich habe keine Angst vor ihm. Du solltest aber Angst vor ihm haben. Ich weiß, du darfst keinen Fehler machen, Berger. Was soll ich tun, Rosa? Du bist Pat ähnlich, Werner. Pat spielt mit unserem Leben, du spielst mit deinem Leben. Das ist kein großer Unterschied. Lass mich noch einmal mit diesem Verrückten reden. Pat? Ja? Ich werde sterben, Pat. Das hängt nicht von dir ab. Du spielst dabei keine Rolle. Also gib auf. Kennst du das Kartenspiel Leben und Tod? Du spielst den König aus, Berger. Aber ich habe das Ass. Wie heißt der Mann? Christos Bassow. Er war Pets Vater. Die Securitate hat ihn getötet. Sie haben Pat und seine Mutter gezwungen, dabei zuzusehen. Was soll ich tun? Sein Adoptivvater wusste nicht, ob Pat sich an das erinnern kann, was damals geschah. Haben Sie es ihm nicht erzählt? Das Erzählen genügt nicht. Er muss sich erinnern. Vielleicht ist das der Grund, warum er das alles getan hat. Es ist eine Chance. Pat, hör zu. Ich will mit dir reden. Ich will mit dir über Christos Bassow reden. Hast du verstanden, Pat? Ich will mit dir über Christos Bassow reden. Christos Bassow. Kommen Sie rein, Rosa. Rosa, Ich habe solche Angst gehabt, Rosa. So eine verdammte Angst. Er hat uns gehen lassen. Was ist geschehen? Pat hat zugehört. Ohne was zu sagen, hat er den Hörer aufgelegt. Er ist zum Tisch. Er hatte seine Waffe in der Hand. Er legte sie auf die Tischplatte. Immer noch sagte er kein Wort. Er ging zum Sofa, er legte sich hin und schloss die Augen. So blieb er liegen. Unbeweglich. Es war unheimlich. Ich habe die Pistole genommen und wir haben die Wohnung verlassen. Ist er immer noch dort? Ja, er ist noch in meiner Wohnung. Gib mir die Pistole, Rosa. Was hast du vor, Berger? Ich werde mich operieren lassen. Pat? Pat, wach auf. Pat, ich bring dir deine Waffe zurück. Ich lege sie auf den Tisch. Was wollen Sie noch? Ich habe es gesagt, ich habe dir die Pistole zurückgebracht. Das Spiel ist vorbei. Ich habe verloren. Wir fangen ein neues Spiel an. Lass mich in Ruhe, Berger. Du willst aufgeben, Pat? Ja. Werden Sie jetzt die Polizei holen? Soll ich es tun? Pat geht nie noch einmal ins Gefängnis. Das habe ich mir gedacht. Was wirst du tun, Pat? Habe ich denn noch eine Wahl? Weiß ich nicht. Von wem haben Sie diesen Namen erfahren? Christus Bassow. Ihr Vater hat Levin erzählt, was geschehen ist. Es ist nichts geschehen, ich erinnere mich nicht. Ich glaube dir kein Wort, Pat. Ich werde nach Rumänien fahren. Ich werde in die Stadt fahren, in der Christus Bassow gearbeitet hat. Ich werde in das Dorf fahren, in dem meine Mutter gelebt hat. Ich werde in das Haus gehen, in dem ich geboren wurde. Ich werde die Tür des Zimmers öffnen, in dem mein Vater erschlagen. Pat. Kriminalhörspiel von Adolf Schröder. Die Rollen und ihre Sprecher waren Werner Berger, Otto Sander, David Levin, Hans-Peter Hallwachs, Rosa Grünwold, Marion Breckwold, Pat, Jens Wawrischek, Silke Wendt, Ulrike Grote, Erwin Scholz, Joachim Gliese, Ewald Jansen, Thomas Gerber, Hans Rudolf, Burkhard Klausner, Peters, Christian Redl, Greven, Hannes Hellmann, Wirt und Sekuritatemann, George Stilo. Technische Realisation, Christian Kühnke und Sabine Kaufmann. Regieassistenz, Maximilian Schäfer. Regie, Norbert Schäffer. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1996.